Der Soundcheck im Deutschlandfunk, heute mit Rainer Blume am Mikrofon und mit Rockjazz von A bis Z. Den zweiten Teil eröffnete der Flötist Herbie Mann und seine Gruppe mit einer Adaption von Otis Reddings I've Been Loving You Too Long. Mit derartigen Instrumentalbearbeitungen hat sich Herbie Mann in den 70er Jahren seinen damals angekratzten Ruf als Jazzflötist wieder aufzupolieren versucht. Weiter geht's mit den Buchstaben N und P und unter beiden Buchstaben habe ich zwei deutsche Gruppen anzubieten. Eine weniger bekannte und auch kurzlebige, nämlich Naima aus Köln und dann Deutschlands berühmteste und am längsten existierende Rock-Jazz-Gruppe und das ist natürlich Klaus Doldinger und sein Passport. Von der allerersten Passport-Platte aus dem Jahre 1971 hörten wir den Titel Scirocco mit Jimmy Jackson auf der Hammond-Orgel, mit Olaf Kübler als zweiten Saxophonisten neben Klaus Doldinger und man höre und staune mit Udo Lindenberg am Schlagzeug. Weiter geht's in unserem Rock-Jazz-Alphabet mit dem Buchstaben R und mit einer Fusion-Gruppe, die Mitte der 80er Jahre nur für kurze Zeit bestand, aber da schon Kultstatus erlangte. Rip, Rick and Panic. Mit dem Jazz-Trompeter Don Cherry als Gast und mit dessen Stieftochter, der heutigen Hip-Hop-Sängerin Nene Cherry. Without courage and Gil Scott Heron, einer der Helden des US-amerikanischen Musik-Undergrounds in den 70er Jahren, hier mit A Prayer. Für den Jazz-Anteil seiner Musik war damals der Keyboarder Brian Jackson zuständig. Unter dem Buchstaben T haben wir das Duo Tuck and Patty. Und dahinter verbergen sich der Gitarrist Tuck Anders und die Sängerin Patty Cathcart. Hier hat Patty allerdings seinen Soloauftritt mit dem High Heel Blues. People say to me, Patty, dum dum dum dum, you don't sing the blues, dum dum dum dum. I tell them they're wrong, dum dum dum dum, 'cause I sing the blues each time I wear these shoes. No say I love to wear some high heel shoes. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. I know that I really should not wear them, but I love me some high heel shoes. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. He say I was walking down the street, say I was minding my own business. Said then these shoes called out from the window. They said, hey girl, Patty, come here. Say you need to wear us, you need to wear these high heel, you need to wear these high heel shoes. They'll go with everything in your closet. Doom, doom, doom, doom. You really need them. You know I really should not do it, but I love to wear those high heel shoes. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. I walk into the store hidden today. The man came up to me, so diddly-day. I told him to bring me all the high heel shoes my eyes could see, especially the one in the window, say the ones that called out to me. Dum bum dum dum, I'll try them on first. Dum dum dum dum, say hey, I know I should not do it, no, but I love to wear some high heel shoes. Dum dum dum dum dum dum dum dum. That's when I should have got up and went home, but he bought me out those shoes, say, and I put them on my feet, say, and the minute I stood up, I knew that this was no place for my poor, poor feet to be. Dun dun dun dun. Oh, oh, oh, oh, oh, no. Dun dun dun dun. The wrong place for feet. Dun dun dun dun. I knew that I shouldn't do it. Dun dun dun dun. But I really had to do it, 'cause I love me some high heel shoes. Oh, and that's when all my trouble began. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. And say, I told the man they did not fit, but he said, lady, don't you worry too much. Say, I'll take them to the back room and I'll put them on the stretcher. They will feel real good in a minute. I knew he was lying. Hey, hey, I knew he was lying, but I still believed it. Say, why did I? 'Cause I wanted those shoes. Hey, hey, hey, hey. I know that I really should not do it, but I love to wear those high heel shoes. I knew I should not do it to my feet, and I bought them anyway, and that is why I'm singing, I'm singing the high hill blues, the high hill blues. Thank you. Yin vom United Jazz and Rock Ensemble. Unter diesem Bandnamen vereinigt sich seit vielen Jahren schon Europas Jazz-Elite für gelegentliche Tourneen und Plattenaufnahmen. Als Solisten hörten wir hier Wolfgang Dauner am Synthesizer und den durch Colosseum bekannt gewordenen Schlagzeuger John Heisman. Dass Rock-Jazz auch ganz anders klingen, ja sogar ins Experimentelle driften kann, zeigt der vielseitige Perkussionist Glenn Velez mit seinen beiden Bläsern an seiner Seite im folgenden Titel Pan Eros. Und mit Pan sind die Steel Drums gemeint, die Glenn Velez auch spielt. Thank you. Glenn Velez und Pan Eos. Und da entpuppte sich einer der beiden von mir angekündigten Bläser als Geiger. Rockjazz von A bis Z, von Ayrto bis Zappa. Mit Frank Zappas epochaler Hot Rats Platte geht der Soundcheck für heute zu Ende. Und hier kommt gleich Willie the Pimp mit dem Sänger Captain Beefheart und dem Geiger Sugarcane Harris. Vorher schon mal von dieser Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blome. I'm